Open Data Day 2023 und hier in München ODD Muck und ich habe zwei der Organisatoren hier mit am Tisch, an meinem Podcast-Tisch, von einem der Organisatoren als Tannenbaum bezeichnet und mit dem fange ich jetzt gleich mal an. Hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Genau und du sagst nochmal ganz kurz, wer du genau bist, wo du herkommst und welchen der Vertreter hier du vertrittst. Genau, also ich bin hier für die Stadt München. Also wir sind sozusagen meine Abteilung, Schirmabteilung der ganzen Veranstaltung. Ich mache EEL und Open Government und Smart City. Hab da eine Abteilung und Open Government, da gehört natürlich der Open Data Day dazu und den machen wir seit 2015 und es ist schön, dass wir hier wieder im Werk 1 sind. Ja, schön, dass ich auch dabei sein durfte. Und der zweite Mitorganisator hier am Tisch mit einem Hoodie passend zum Puschel auf dem Mikrofon, ihr könnt es leider nicht sehen, aber Andi, ich grüße dich. Ja, hallo. Ich spiele sozusagen den Community-Vertreter dieses Mal. Also, bin da in so einem Netzwerk, das heißt Code for Germany und da machen wir eben mit Wolfgangs Team sozusagen auch schon ewig im Prinzip das Code for München, nennt sich der lokale Ableger, Meetup, Austauschkanal, was auch immer man das bezeichnen möchte, genau. Genau, ich habe ja jetzt, wir können ja ein bisschen spoilern, wir nehmen jetzt hier am Ende auf, weil jetzt seid ihr ein bisschen entspannt und nicht mehr so im Druck unterwegs, aber ich habe natürlich vorher schon ein paar Gespräche aufgenommen mit Teilnehmern, aber wir fangen vielleicht mal ganz vorne an. Was war heute im Programm? Ich habe ja gemerkt, der Unterschied zu den vorhergehenden Open Data Days hier in München war, ihr habt ein Business-Konzept angegeben. Genau, also wir wollten, eigentlich ist ja der Open Data Day typischerweise so ein Hackathon-Format, ja, also wo man dann sich zusammensetzt, dann alle räumen ihre Rechner raus und dann hackt man zusammen und unterhält sich. Diesmal haben wir es ein bisschen anders gemacht. Wir wollten zum einen spannende Vorträge machen, ja, also vormittags waren es zwei und am Nachmittag einer, so als Art Keynotes und dann Workshops zu machen, also um wirklich ins Arbeiten zu kommen, Informationen zu vermitteln, da uns mit Leuten zusammenzutun, die enthusiastisch unterwegs sind und einfach den Raum auch fürs Miteinander zu schaffen und deswegen, ich glaube, hat so schlimm. Ja, die Workshops waren so immer 1,5 Stunden Blöcke und dann hat man sich halt so in 3 Gruppen aufgeteilt und zu verschiedenen Themen, ja, aber kommen wir nachher dazu, jetzt reden wir vielleicht erstmal über die 2 Vorträge, die wir hatten. Oder? Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe viel zu wenig mitgekriegt von den Workshops und den Vorträgen, weil ich muss zugeben, ich habe so viele spannende Menschen hier getroffen, viele, die ich schon kannte, viele, die ich noch nicht kannte und habe viele Gespräche geführt. Eigentlich hätte ich das alles aufnehmen können, das wäre ein super cooler Podcast geworden. Ja, also generell, also es wird wahrscheinlich eh noch Vortragsaufzeichnungen geben, ja, also es gibt sowohl Audio- als auch Videomitschnitte. Dein Team wird das wahrscheinlich nochmal zusammenbringen und dann halt auch auf den, wie heißt der YouTube-Kanal bei euch? München Digital. Ja, München Digital. Genau, das werden wir alles mit in den Shownotes verlinken. Genau, also wir haben dann auch ein Etherpad, wo die Informationen das gibt und und in der Früh gab es eben die 2 Vorträge und da gab es einen von Byte, praktisch der neuen Organisation, die sich um Open Data in Bayern kümmert. Genau. Nicht nur, das ist so eine Agentur, alles. Wo sie, haben die auch Entwickler tatsächlich? Digitalagentur, ob die Entwickler haben, weiß ich nicht, aber mit denen habe ich einen Talk aufgenommen und es gibt es hier im Anschluss. Okay, dann gibt es da gleich mehr Details dazu. Ja. Genau. Gut, da lernen wir dann vom Thorsten. Genau, da lernen die von. der Vortrag war spannend, also die sind jetzt so auch in der Findungsphase, ja, im Nachgang haben wir dann auch gesprochen, also gerade das Vernetzen war jetzt auch ganz wichtig für die, dass die einfach mal die Leute auch selber kennenlernen, die in dem Umfeld unterwegs sind und haben einfach gesagt, okay, was soll da in Bayern passieren, was so ist ihr Auftrag und von daher war das sehr spannend, da eine halbe Stunde von denen was zu hören. Und anschließend gab es eben dann sozusagen einen Rundumschlag zu dem, was bei der Stadt München an Themen läuft und also was machen wir mit unserem Open Data Portal und genau, und dann eben auch nicht nur noch zum Open Data Portal, ja, das Geoportal. Genau, da kamen dann noch die Kollegen vom Geodatenservice München und die haben eben über ihr Geoportal und digitaler Zwilling ein bisschen eingeflochten, also was da alles an Angeboten ist, und das wächst auch alles immer mehr zusammen. Mhm. Und eure Chefin war da? Natürlich, also da habe ich mich extrem gefreut, dass die Dr. Laura Dornheim, also die Laura, meine CEO, hier auch dabei war. Die war wegen dem Nockerberg gestern Abend, war sie auch eben in München. Das war eine glückliche Fügung und deswegen ist sie auch in der Früh gerne gekommen und hat uns kurz einfach ein paar Messages mitgegeben und ja, auch das Thema Transparenz-Satzung war auch eins bei ihr. Und wir müssen einfach da mehr offener denken. Wir müssen da einfach ein bisschen flexibler werden in der Verwaltung, denke ich. Ja, wobei ich auch interessant fand, also für die den Hintergrund nicht kennen. Das Open Data Portal München gibt es ja schon ewig, ja, und Bayern kriegt jetzt gerade wieder ins, das haben ja die beiden Leute gerade vorgestellt, und auch wie die Ausschnitt, das Ganze soll dann in dieses deutschlandweite GovData Katalog-Dings mit rein. Und das hat ja Frank in dem Vortrag auch nochmal schön erklärt, wie ursprünglich hatte der geplant, von München direkt zum Bund zu gehen, weil das Bayerische ja noch nicht da sind, aber die sind jetzt doch schneller als gedacht. Und dann geht's jetzt doch den normalen Weg über die Landesebene sozusagen. Ja, mal schauen, wie schnell die Rad aufnehmen. Ja. Und witzigerweise ist es auch bei denen die Schnittstelle, die da ein bisschen reinfunkt, also eben wirklich die Anbindung des Harvesten, das von Deutschland runter in die Portale. Wobei ich ja den Begriff Harvesten da nicht so ganz meine, weil das ist so wieder, man geht einmal im Jahr zum Ernten und holt die Daten dann ab, und wir möchten ja eigentlich, dass die Daten fließen, ja. Das also, ist schon eine Pipeline gebaut ist. Ja. Das ist die Idee. Ja. Und ja, ich hatte mich da später auch nochmal unterhalten, das ist halt der Begriff Harvester, den die da aus irgendeinen Gründen einsetzen. Tatsächlich läuft dann irgendwie zweimal in der Woche oder sowas. Ja. Ja. Aber technisch wäre es in der Ausbaustufe schon auch möglich, dass die Portale sich direkt irgendwie synken oder sowas, soweit ich das verstanden habe. Aber da haben wir das Thema wie überall der öffentlichen Verwaltung Schnittstellen. Aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Ja, in dem Fall gibt es sogar eine aktuelle Schnittstelle, aber ja. Ja, Hauptsache, das kommt zusammen, und mal schauen, wann es dann in Europa anlandet. Genau. Workshops habt ihr gemacht, oder es sind Workshops stattgefunden. 6 Stück, glaube ich, an der Zahl. Und was muss ich mir darunter vorstellen, was das für Workshops waren? Weil 1,5 Stunden ist schon eine Menge Zeit. Ja, also von daher, wir haben da ein paar Partner gewonnen. Das ist der ADFC gewesen, Correlate. Dann bei uns das InnoLab vom IT-Referat war mit dabei. Und genau, dann natürlich das OK Lab. Und ja, was waren die Themen? Genau. Ein spannendes Thema im Kontext von den Fahrrädern war mit einem Open-Bike-Sensor praktisch die Abstände von Fahrrädern zum Verkehr wirklich festzustellen. Also diese Überholabstände, die ja immer wieder Probleme machen, also wo immer wieder Unfälle passieren, das mal genauer zu analysieren, da eben auch die Daten zu betrachten und kritische Situationen einfach mehr zu erkennen und besser einwerten zu können. Das andere war Machine Learning und Deep Learning, wo wir uns drüber unterhalten haben, also dieses ganze neuronale Netze-Themen. Dann auch eine spannende Diskussion rund um das Datenspende-Thema. Also eben, sind Datenspenden Ergänzung oder Konkurrenz zu Open Data? Das war auch noch ganz spannend. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was Datenspenden sind? Na, wenn du dir die Corona-Warn-App kennst, du ja, und es gab ja vom RKI noch diese Datenspende-App sozusagen. Genau. Ja, und das Ding weitergedacht, so habe ich das verstanden. Ja. Ah, okay. Genau, also freiwillige Daten. Also wir haben immer diese Crowd-Data, ist ja ein anderer Begriff auch dafür. Da haben wir immer wieder Apps so im Einsatz, wo wir einfach wirklich Meldungen von Leuten bei uns dann auch in unsere Systeme reinnehmen. Und wenn man es ernst nimmt, dann ist zum Beispiel auch Mach München besser. Also unsere Melde-App ist ja auch sowas wie öffentliche, praktisch die Community der Bürgerinnen und Bürger, liefert uns Probleme in der Infrastruktur, und dann können wir mit denen was machen. Ja. Die spenden Schlaglöcher. Ja, genau. Ja, und die an die Daten kommen. Die Metadaten für die Schlaglöcher. Ja, also die Daten sind ja wirklich über die Plattform verfügbar. Ja, also das ist nicht ganz so publik. Und die hat ja sogar eine standardisierte API mit diesem Open 311-Ding. Genau. Ja. Genau. Also von daher sind wir da auch schon unterwegs. Das war jetzt vielleicht nicht der offizielle Plan, aber das denken wir natürlich immer mit. Weil das fehlt hier mir noch so ein bisschen, ein Vortrag zu dem Portal tatsächlich. Ja, der hat heute hat jetzt okay. Nichts mit dem Programm, aber ja. Da hätten wir dann noch Nachtsessions machen müssen oder sowas. Ja, die TUM, die geht ja auch über 3 Tage. Ja, don't get me started. Genau. Aber da sind wir auch immer dabei. Genau. Und da können wir auch im nächsten November wieder, dann nehmen wir dann den Thorsten auch mit. Genau. Auch noch am Vormittag hatte ich noch einen kleinen Workshop, wo ich so ein bisschen gezeigt habe, wie man verschiedene APIs in einen Knowledge Graphen zusammenführt, also einen API Gateway zusammenführt. Das war tatsächlich auch so richtig Hands-on-Workshop in der Stelle. Die Hälfte der Demos haben irgendwie nicht geklappt, aber das kann man sich dann später alles auf GitHub anschauen. Wie und immer bei, Live-Demos. Ja, die letzten 2 Wochen waren ein bisschen mehr los bei mir. Und da haben sich 1-2 URLs geändert oder sowas. Aber ich denke, die Leute haben alle was mitgenommen, haben alle verstanden, warum man eigentlich, wie man Linked Data haben möchte und welche Dinger man momentan springen muss, wenn die Leute ihre APIs ohne Schema, Beschreibung und so weiter veröffentlichen oder. Ja. Ohne Referenzimplementierung. Großes Thema gerade. Nee, muss dann nicht mal eine Implementierung sein, aber einfach so ein JSON-Schema oder so ein Open-API-Spec für die API hilft halt doch ungemein. Und dann muss man nicht mehr KI zu Rate nehmen und die einem dann irgendwas versucht zu mappen und das natürlich dann falsch macht. Ja. Naja. Und da war ja das auch sehr interaktiv. Also ich habe mal in die Session reingeschaut und ja, da läuft einfach viel Diskussion. Also gerade wenn man auch so eine andere Session noch hatte, da ging es um R, die Sprache, und Shiny, das ist so ein Modul, um wirklich mit Daten zu arbeiten, die zu visualisieren. Und da war auch interaktiv, war zwar kleine Runde nur, aber da hat man es halt mal praktisch gesehen, wie mächtig solche Plattformen sind. Und ich fand es sehr spannend. Ja, also Shiny zur Erklärung ist halt so, wenn du jetzt so Data-Analyst bist, kannst du dann erst kein HTML und JavaScript und CSS, sondern bist halt eher in R zu Hause oder in Python und diese Library abstrahiert das halt weg und erlaubt dir dann halt auch schöne kleine Web-Apps zu machen, die du dann auch das hier ins Internet deployen kannst, ohne dass der das benutzt, dann irgendwie alle bei sich auf dem Computer installiert haben muss. Ich glaube, muss ich mir auch mal anschauen. Ja, ich habe auch mal jetzt angefangen, R mir anzuschauen, damit ich wenigstens ein bisschen mitreden kann, ja. Also nicht das alte Zeug, was ich so hatte, C und Pascal und so weiter. Aber abrunden dann noch die letzte Workshop-Session war Open Data zur KI, also mit Open Data zur KI. Und da ging es einfach darum, mit offenen Daten vielleicht Trainingsmaterial für die künstlichen Intelligenzen zu identifizieren, zu sammeln und genau. Und auch da war das Thema Python und Entwicklungsumgebung mit dabei. Das ist ja genau das Ding, was man machen will. Wenn ich schon Daten habe, dann will ich die auch in eine KI reinschmeißen. Genau. Je nachdem, was du, also du musst halt die richtige Mischung machst an der Stelle. Ja, natürlich. Ja. Und du musst bei den Trainingsdaten eben einfach aufpassen. Das haben wir ja an verschiedenen Stellen in der KI. Überall. Da gibt es eben Shit in, Shit out. Genau. Und zwischendurch gab es dann auch nochmal einen Vortrag vom Tourismus. Was war es denn? Genau, das war Open Data im bayerischen Tourismus. Das war auch sehr spannend. Jemand vom bayerischen Tourismus Marketing, der uns einfach mal gezeigt hat, wie man mit im Tourismus mit Daten umgeht, beziehungsweise was die jetzt an Initiativen haben, um einfach die Daten zusammenzubringen. Also ich war echt positiv überrascht, wie weit die da auch sind. Ja, also auch das sie hatten irgendwie so ein Produkt mit, das während Corona angefangen hat, wenn so die oberbayerischen Tourismus-Dinger-Spots halt überlaufen sind, wo die einfach sagen konnten, der Parkplatz ist jetzt voll, es macht keinen Sinn, dass mehr jemand herkommt. Ja. Und haben halt auch festgestellt, so ein Produkt ohne Backend ist blöd und haben halt jetzt Stück für Stück mal geschaut, wie man diese ganzen Datenquellen, die einzelnen Tourismusverbände so haben, mal zusammenbringt. Auch da, wenn es die Aufzeichnung gibt, auf jeden Fall mal reinschauen, sehr empfehlenswert. Und da gibt's ja auch wieder sozusagen, wie wir vorher GovData für die Datenkataloge hatten, gibt's da jetzt Open Data Destination Germany oder sowas, die demnächst jetzt wohl auch live gehen möchten, eigentlich wohl Januar, aber ist noch nicht, aber er meinte zumindest jetzt die Schnittstelle von Bayern in die Bundesplattform funktioniert jetzt seit letzte Woche oder sowas. Ja. Das ist ja schon mal was. Das ist auch ein Vortrag, wo ich bedauere, dass ich nicht dabei war, weil ich kenne ein paar von diesen Tourismusanwendungen und die können echt coole Sachen, so Parkleitsysteme und Tourismusstromleitung. Also die können coole Sachen machen. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass die ganzen Folien auch irgendwie online genau, da gibt es ein Etherpad, das werden wir auch verteilen. Wir machen auch eine kleine Umfrage im Nachgang. Also und eben die Hauptvorträge, die haben wir wirklich auch aufgenommen, die kann man sich dann anschauen. Und ja, zwischendrin, die Pausen waren auch ganz wichtig und eben die Gespräche, weil wann erfährst du was über den bayerischen Tourismus, auf welchen Veranstaltungen? Also die gehen ja jetzt nicht raus und sagen, hier gibt's einen Vortrag oder sowas, und deswegen war das halt hier eine gute Gelegenheit, da mal wirklich komplett unterschiedliche Themen einfach zusammenzubringen. Wie habt ihr den eigentlich gefunden? Ist er auf euch zugekommen oder? Ach, das ist die Community. Okay. irgendjemand kennt da immer irgendjemanden und dann spricht man und dann kommt man da zusammen. Ja. Genau. Brot. Also muss man lang dran hinarbeiten an diese Netzwerke. Und vielleicht abschließend noch meine Umfrage. Wie zufrieden seid ihr? Wie ist gelaufen? Ja, ganz okay, würde ich sagen. Ja. Wie jedes Jahr, wenn nicht Corona gerade ist. Ja. Wie sagen die Engländer immer so, not that bad? Oder? Nein. Also ich bin echt total begeistert. Auch mit jedem, den ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, coole Veranstaltung, Gratulation. Und gut, am Nachmittag wird es halt ein bisschen weniger, aber es war trotzdem noch relativ viele Leute da, wirklich in den Workshops am Schluss noch. Und ich bin begeistert und freue mich schon auf nächstes Jahr. Ja, dann vielen Dank, dass ihr bei mir im Podcast wart. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt im Anschluss kommen dann noch die Interviews mit den Teilnehmern. Und bis bald. Super, Thorsten, vielen Dank. Schönen Tag. So, Open Data Day, ein weiterer Gast bei mir im Podcast. Diesmal nicht Studio, sondern am Podcast-Tisch. Wen darf ich denn begrüßen? Den Christian Bämmerl. Genau, und du bist bei? Genau, ich arbeite bei der Bayerischen Agentur für Digitales und bin der Projektleiter für das Open Data Projekt. Genau, die Bayerische Agentur für Digitales wird auch BYTE abgekürzt. Ich hoffe ja, dass man bald mal ein bisschen mehr hört, auch hier im Podcast über die BYTE. Aber wenn ich euch schon mal hier habe auf der Veranstaltung, ihr habt heute was vorgestellt, eure Arbeiten zum Thema Open Data Plattform Bayern. Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen? Ja, genau. Also wir haben uns jetzt seit einem halben Jahr mit dem Thema Open Data sehr intensiv beschäftigt. Also konkret jetzt erstmal ich habe im letzten September bei der BYTE angefangen zu arbeiten, wurde dann gleich mit dem Thema Open Data betraut, das jetzt auch ein Auftrag ist für die Bayerische Agentur für Digitales vom Digitalministerium, mit dem wir auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Also das heißt, im Prinzip könnte man sagen, das Digitalministerium ist jetzt hier unser Auftraggeber, wobei es auch so ist, wir sind eine hundertprozentige Tochter des Freistaats Bayern und die Gesellschaft, das sind Finanzministerium und vor allem auch eben das Bayerische Digitalministerium. Und da haben wir jetzt eben das Thema sozusagen auch übertragen bekommen und wir haben uns so im ersten halben Jahr jetzt mal Gedanken gemacht, wie könnten wir denn in Bayern hier nochmal einen Neustart wagen, was sind die Herausforderungen, wo muss man ansetzen, was braucht auch die Community, wie kann man das Thema Open Data wirklich so umsetzen, dass man tatsächlich einen Mehrwert schafft, weil das ist uns halt ganz wichtig, dass wir am Ende dann eine Lösung finden, die wirklich das Thema Open Data sehr, sehr gut in Angriff nimmt und wo man auch eine gute Lösung hat für möglichst viele Menschen. Machen wir uns auch Gedanken über verschiedene Zielgruppen, was ist denn unsere direkte Zielgruppe, was wäre die indirekte Zielgruppe, und das war jetzt so eben im Prinzip eine Projektanalyse, die wir gemacht haben und eben auch mit dem Ministerium jetzt aktuell noch abstimmen. Aber es ist auch so, einerseits haben wir erkannt, das ist ein transformatorischer Auftrag. Man muss Menschen überzeugen, Menschen gewinnen, man muss Wissen aufbauen zum Thema Open Data. Aber nichtsdestotrotz braucht man auch eine sehr, sehr gute Technik. Und da sind wir jetzt eben gerade schon in der Umsetzung einer eigenen bayerischen Open Data Plattform, darf man auch sagen, auf der Basis von Pivot, das ist von Fraunhofer Focus entwickelt worden, ist ein Datenbank-Öko-Management-System, das beispielsweise auch das europäische Open-Data-Portal verwendet. Genau, aber ihr legt natürlich dann den Fokus auch darauf, dass ihr nicht nur so ein Portal baut, sondern ihr wollt auch weiterdenken und weitere Dinge. Genau, das auf jeden Fall, also uns und auch dem Digitalministerium ist es halt ganz wichtig, dass das Thema Open Data auch langfristig ein Gesicht bekommt. Deshalb bauen wir bei der BYTE eben jetzt auch aktuell ein Open Data Team auf. Der Louis war ja vorhin auch schon mit dabei. Vielleicht kommt er jetzt nachher auch nochmal kurz dazu. Der ist der Product Manager dann am Ende für das Bayerische Open Data Portal und ich als Projektleiter werde mich dann wieder zurückziehen. Aber wir definieren im Moment auch die Bedarfe. Was braucht man denn, um das Thema Open Data wirklich langfristig betreiben zu können? Und wie können wir den verschiedensten Stakeholdern tatsächlich auch helfen und das Thema dann tatsächlich auch vorantreiben und Bayern auf die Überholspur bekommen? Und du hattest vor, ihr habt ja vorhin einen Vortrag gehalten zum Thema Open Data Portal Bayern. Was sind denn eure Herausforderungen aktuell im ganzen Thema? Unsere Herausforderungen sind tatsächlich, dass wir noch tiefer einsteigen in die Materie und in der Lage sind, eine Priorisierung auch vornehmen zu können, gerade wenn es jetzt um das Thema Anschluss weiterer Datenquellen geht. Wir finden eine sehr heterogene Datenlandschaft vor. Das heißt, die Daten, die jetzt schon da sind, die sind sehr breit verstreut, auf sehr verschiedene Art und Weise auch verstreut. Also das heißt, die liegen in verschiedenen Formaten vor, in verschiedenen oder auf verschiedenen Plattformen. Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung, das technisch dann auch so hinzubekommen, dass am Ende das richtige Metadatenformat rauskommt. Aber andererseits sind halt viele Daten auch noch gar nicht wirklich digital vorliegend oder auch öffentlich vorliegend. Also da geht es jetzt vor allem auch um High-Value-Datasets, die eben die EU sich wünscht, dass man das dann auch online frei zur Verfügung stellt. Und da müssen wir uns gerade noch den Weg durch den Dschungel sozusagen bahnen, dass wir auch am Ende ein strukturiertes Vorgehen im Anschluss weiterer Datenquellen haben. Jetzt kann ich mir vorstellen, gerade so in dem behördlichen Bereich und auch im kommunalen Bereich, gibt es wahrscheinlich einiges auch an Gegenwind oder Zweifeln oder Bedenken zu dem Thema Open Data. Wie geht ihr damit um und habt ihr vielleicht sogar was, um die Bedenken auszuräumen? Also zunächst muss ich mal sagen, die Leute, mit denen wir jetzt gesprochen haben, auch die verschiedenen Ministerien, die sind eigentlich schon relativ offen, was das Thema Open Data anbelangt. Und wir haben da auch sehr, sehr gute Partner gefunden, wie jetzt auch das Landesvermessungsamt beispielsweise, die uns da auf Basis ihrer langjährigen Erfahrung erstmal sehr stark weitergeholfen haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch gelernt, dass wir wirklich sehr viel Aufklärung betreiben müssen. Wir müssen Beratung leisten können. Das müssen wir auch erst aufbauen. Eben Personal, das um das Thema Open Data beraten kann. Und wir müssen uns tatsächlich auch was einfallen lassen, wie wir das Wissen um Open Data noch weiter verbreiten können, um eben Bedenken, die vielleicht aktuell noch bestehen und die aus unserer Sicht manchmal überhaupt nicht gerechtfertigt sind, tatsächlich aus dem Weg räumen zu können, sodass sich eigentlich niemand schlecht dabei fühlt oder Bedenken hat, offene Daten öffentlich auch zur Verfügung zu stellen. Jetzt hatten wir bei vielen Open Data Portalen oftmals das Problem, dass man nicht weiß, unter welcher Lizenz jetzt dieses Datum zur Verfügung steht. Habt ihr da eine klare Richtlinie oder eine klare Linie, wie ihr vorangehen wollt? Also wir freuen uns eigentlich über alle Daten, die eben in der Open Definition sozusagen festgelegt sind, die eben unter einer freien Lizenz sind. Also das kann jetzt auch ein Datensatz sein mit Share Alike, wobei das ein bisschen schwierig ist, aber CC BY ist eigentlich so immer die Mindestanforderung, die wir gerne hätten. Aber Share Alike würden wir jetzt aktuell auch noch nehmen. Aber da ist auf jeden Fall auch noch ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und gibt's schon irgendwas zu sehen oder kann man irgendwo mitmachen, sich was anschauen? Also wie gesagt, das MVP, unser erstes Produkt, ist gerade in der Entwicklung und Umsetzung. Können wir jetzt auch noch keinen Release-Zeitpunkt nennen. Wir arbeiten sehr hart daran, dass wir das Ganze bald zur Verfügung stellen können. Aber der Punkt ist der, wir freuen uns auch sehr, sehr stark über alle, die mit uns gemeinsam das Portal am Ende testen wollen. Also falls jemand sich für eine Testumgebung interessiert, können die sich gerne auch bei uns melden und wir würden dann am Ende auch eine Testumgebung zur Verfügung stellen, weil es uns halt auch ganz wichtig ist, tatsächlich Feedback aus der Community einzuholen. Und wie erreicht man euch? Am besten über LinkedIn oder über E-Mail anschreiben. Wir haben auch eine Homepage, byte.bayern, da kann man uns erreichen. Und wir haben auch eine eigene E-Mail-Adresse, die ich dir gerne nachher auch noch geben kann, wo man das Open Data Projekt auch erreichen kann. Da muss ich jetzt tatsächlich gerade überlegen, wie die E-Mail-Adresse lautet. Ah, die E-Mail-Adresse schreibe ich in die Shownotes und dann kann jeder nachschauen und kann euch dann auch anschreiben. Also Christian, vielen Dank. Danke auch. Vor allen Dingen für die schönen Nachrichten, dass es in Bayern vorangeht mit dem Thema Open Data. Danke, dass du da warst. Und gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und danke, dass du auch so engagiert an dem Thema dran bist. Dankeschön. Ja, danke, ciao. So, an meinem Podcast-Tisch begrüße ich den Olli. Hallo Olli, ich grüße dich. Hi Thorsten, grüß dich. Olli kennt natürlich alle und alle Hörer des E-Government-Podcasts, aber sag mal Gott, noch mal kurz, wer du bist. Oliver Rack vom Open Government Netzwerk Deutschland und von Politics for Tomorrow. Wie der Name schon sagt, geht es bei mir vor allem um Open Government und Open Data. Ja, so cool, wie man hier alles so trifft auf dem Open Government Tag in München. Wie hast du nun erlebt? Also ich fand es ziemlich gediegen, sehr gut und vor allem hat man das Gefühl, dass wirklich jetzt gerade Bewegung hier in München drin ist, dass einiges auf dem Weg ist. Es ist total wichtig, gerade jetzt Open Data und auch Open Government noch mehr auf die subnationale Ebene zu kriegen, um einfach ja eine territoriale Ausbreitung von diesen Themen zu stärken und nicht einfach jetzt Akzente, ja ein bisschen Nordrhein-Westfalen, ein bisschen dieses oder jenes, sondern halt eben halt auch so ein Akteur, so einen starken Akteur wie Bayern und halt eben München vor allem auch in den Themen stärker zu sehen. Ja, vor allem, man darf auch nicht vergessen, München ist die größte Kommune in Deutschland. Alles andere sind Stadtstaaten. Genau. Genau, und dem Ruf werden die natürlich auch gerecht und machen hier echt viel. Was hast du so noch so erlebt? Was ist dir da so noch aufgefallen? Naja, also vor allem an München interessiert mich auch nochmal das Thema CAT, also praktisch dieses Connected Urban Twins, dass hier eben zusammen mit Leipzig und Hamburg eben die digitalen Zwillinge ein Thema sind. Und ich sehe da halt eben auch ganz stark das Thema Open Data drinne. Also weiter gedacht eben als nur 3D-Ansichten und Planungsansichten, sondern im besten Falle irgendwann der Zwilling auch als der Bereich, wo unterschiedliche Daten eben zusammenkommen und dort auch letztendlich der gemeinsame Planungs- und Aushandlungsraum ist und dafür eben auch Statistikdaten drin sind und alles, was eben halt so eine Stadt hergibt, inklusive Smart City. Also quasi der erlebbare und erfahrbare und nutzbare Zwilling. Genau. Also das tatsächliche digitale Abbild eines Dinges oder eines Menschen. Ein offener digitaler Zwilling eben, ne? über mehrere Domänen hinweg eben. Und du hast ja auch ein paar Talks angeguckt. Ja, klar. Also was ich sehr spannend jetzt auch nochmal fand, gerade zum Schluss, war das Thema Tourismus. Mhm. Da ist ja Bayern sehr stark und die Touristiker sind ja gute Partner im Thema Open Data. Sie haben das schon vor einigen Jahren mit der Deutschen Zentrale für Tourismus stark promotet, das Thema. Noch stark aus einer Innensicht heraus und noch weniger an Open Government Data gedacht. Jetzt kommt das zunehmend dazu. Auch Daten eben aus dem Bereich Kultur, Museen und insofern hat man natürlich wirtschaftliche Akteure, die zusätzlich zu den Akteuren aus der Zivilgesellschaft, aus den klassischen Ansätzen Public Money, Public Code, Public Data eben halt in das gemeinsame Horn mit reinblasen. Also insofern ist es hier natürlich mit Bayern was, wo ein starker Tourismus ist, was, wo ich denke, da werden andere von lernen können, wenn das hier so in der Art weiter betrieben wird. Und hast du auch ein bisschen, ist ja ein Community-Event, so ein bisschen Leute getroffen, Kontakte gemacht oder wahrscheinlich Kontakte getroffen? Ja klar, und insofern war es also eine gute Größe, muss ich sagen. Also sie ist nicht irgendwie überdimensioniert. Man konnte wirklich intensiv auch in der Sache diskutieren. Und es wurden nicht nur immer einfach ich will jetzt nicht sagen, die üblichen oberflächlichen Fragen irgendwie behandelt, sondern es ging doch relativ immer schnell auch in die Tiefe, was die Fragestellungen angeht. Und das ist wichtig, um halt einfach in dem Thema weiterzukommen. Ne? Und was ich nochmal, ich fand es auch angenehm unaufgeregt, muss ich sagen. Ne? Also jetzt gar nicht so stark aufgeladen mit Weltsichten oder dergleichen auf netzpolitisch, sondern halt wirklich ziemlich stark an der Sache, ziemlich pragmatisch und zielorientiert. Das ist auch mal ganz erfrischend so. Und was echt angenehm war zu hören, war auch, dass hier bei den Geodaten in den Luftbildaufnahmen eine 20-20 Zentimeter Auflösung ist. Ich glaube, das ist wirklich schon ziemlich gut, ne, und attraktiv. Und dann hat die CDO die Laura Dornheim. Genau, auch gesagt, dass eben der Stadtrat auf ein Transparenzgesetz hinarbeitet und sich das wünscht. Das ist natürlich auch sehr spannend vor dem Hintergrund, dass es, naja, also relativ viele Fragen auf einmal lösen würde. Wobei man dann nochmal fast in der Art und Weise, wie man hier arbeitet und den Blick auf oder den ganzheitlichen Blick auf das Thema Open Data hat, tatsächlich überlegen müsste, ob man nicht mal eine Evidenzsatzung an den Start bringt, die quasi die Verwaltung auch noch stärker selbst in die Datennutzung mit reinnimmt und wo man das Thema Open Data als notwendigen Aggregatzustand der Daten für die Verwaltung, aber eben auch für die externen Akteure wie Akademie, zivilgesellschaftliche Organisationen und Wirtschaften eben reinpackt als zentrales Element. Ne? Und dann hat man das so aus den verschiedenen Diskussionen, eher Wirtschaftsförderung, eher netzpolitisch und Commons, ein bisschen raus und hat es quasi, wozu sind eigentlich die Daten da? Sie sind für alle vor allem da, um eine Evidenzgrundlage zu haben, um Anwendungen zu machen, um Analysen zu haben und dergleichen. Insofern, die USA hat ja ein Evidenzgesetz verabschiedet, sondern ein Foundations for Evidence-Based Policymaking Act, Grundlagen für evidenzbasiertes Handeln in der Verwaltung, aber auch für die Gesamtgesellschaft. Und das kann ein guter Hebel sein. Das würde schon quasi in Richtung Verwaltungsverfahren gehen und das Thema sehr fest aufstellen. Ich glaube, wenn die Stadt München es schafft mit ihrer Transparenzsatzung, da wären wir hier einen ganzen großen Schritt weiter, dass wir das auch tatsächlich. Die Stadt München macht schon sehr, sehr viel, was Open Data angeht, und ich finde auch ziemlich viel sehr, sehr gut. Und wenn wir das hier noch hinkriegen, dass es in der Satzung kommt und ordentlich rechtlich quasi verankert ist, dann sind wir ein Riesenschritt. Aber es ist wirklich eine Überlegung, das auch mal so aus der Evidenzperspektive zu promoten und vielleicht sogar eine Evidenzsatzung zu machen, muss man mal schauen. Und ich meine, jetzt, was auch nochmal interessant ist, vor uns steht ja die Entwicklung des vierten nationalen Aktionsplans im Rahmen der Teilnahme Deutschlands an der Open Government Partnership. Da gibt es ein subnationales Kapitel seit dem zweiten nationalen Aktionsplan. Und das könnte jetzt auch nochmal ein attraktiver Zeitpunkt sein für Bayern, da eben einzusteigen oder eben halt als Kommune die Stadt München. Ne? Genau, von Bayern war ja die BEIT hier vertreten. Und die haben, glaube ich, auch ganz viel mitgenommen jetzt aus von dieser Veranstaltung. Sind wir mal gespannt. Mal schauen, ein paar bilaterale Gespräche aufgreifen. Und das wäre die erste Kommune, die in einem Aktionsplan drin wäre. Bislang waren es nur Bundesländer. Ist dir noch was aufgefallen oder? Nö, ist alles dufte. Und also hat mich echt gefreut, hier zu sein. Also ich finde es so ein bisschen Familientreffen auch. Man trifft tatsächlich viele Leute. Ist ganz interessant. Mal ganz im Süden. Bei sehr frischer Luft, muss man sagen. Ist echt angenehm. Okay. Danke, Olli, dass du es auch bei mir im Podcast gesagt hast und bei mir warst. Und noch viel Spaß weiter bei der Veranstaltung. Jo, bis dann. Tschüss. Ja, hallo. Ich habe wieder einen neuen Gast bei mir hier am Podcast-Tisch. Ich grüße dich. Wer bist du? Hallo, ich bin Stefan Kaufmann. Ich bin schon lange Civic-Tech-Aktivist und jetzt bei Wikimedia Deutschland. Genau, und heute ist das erste Mal, dass wir uns nicht virtuell sehen, sondern tatsächlich, in echt. Ja. Wir kennen uns, glaube ich, nur über Twitter, oder? Ja, halt Online-Welt, wie das halt so vor allem die letzten Jahre war. Man sieht ja keine Leute mehr. Ja, es geht ja alles nur durch Mikrofone und durch Kameras. Immer diese Technik. Du warst heute auch auf dem Open Data Day hier in München. Genau. Wie war es für dich? Ja, interessant vor allem, weil ich hatte gerade vorhin mit ein paar anderen Leuten noch gesprochen und die Diskussionen gleichen sich so arg. Also ich habe vorhin auch überlegt, mein erster Open Data Day war jetzt vor 10 Jahren und ich glaube seit 13 gibt's ihn. Und es ist total spannend auch zu beobachten, dass jetzt zwar mehr Menschen von der öffentlichen Hand herkommen, aber dann auch Dinge besprechen, wo dann immer wieder der Eindruck kommt, das hatten wir doch alles schon mal irgendwo. Ja, auch E-Government hat man vor 20 Jahren auch schon mal gelöst. Ja, gut. Das kommt alles immer wieder. Was glaubst du, woran es liegt? Ich glaube, es gibt zwei abgetrennte Sphären. Es gibt einmal diesen ganzen Politik- und Verwaltungsbereich, der sehr arg in der eigenen Suppe schwimmt und wenn dann eben auf Fachkonferenzen nur von Dienstleistern umgeben ist. Und dann gibt's halt den Civic-Tech-Bereich, von dem ich den Eindruck habe, der ist an ganz vielen Stellen schon einige Jahre weiter, aber der Transfer klappt nur an bestimmten Orten. Und hast du eine Lösungsidee, wie man sowas irgendwie anstoßen könnte, dass funktioniert? Ich bin auf jeden Fall dafür zu schauen, wie kann man eigentlich das Wissen, das vor allem in Köpfen von AktivistInnen drin ist, auch nachhalten, damit es Dritte nachlesen können. Also wir sind an ganz vielen Stellen so, dass Menschen haben was ausprobiert, wollten auch praktisch was Tolles für die Verwaltung tun, wo sie halt sagen, da habe ich auch selber was davon und sind dann gegen die immer selben strukturellen Hürden gestoßen. Und es ist ein bisschen schwierig dann zu sagen, das aufzuschreiben ist dann auch praktisch nochmal die Pflicht der jetzt eh schon so ein bisschen desillusionierten Ehrenamtlichen, sondern ich glaube, da muss mal ganz systematisch rangehen, dieses Wissen auch aufzubereiten, dass Dritte das auch nachlesen können und nicht dieselben Erfahrungen von Ehrenamtlichen von vor 5 Jahren nochmal neu machen einfach. Und vor allem, ich kann nur dazu animieren, dass Menschen aus dem Feld, aus der öffentlichen Hand in diese Welt des Ehrenamts eintauchen auch. Jetzt, wenn jemand zu mir sagt, Mann müsste das mal machen, wer ist denn Mann? Das mal. Ja. Na, also ich habe das selber schon erlebt, dass dann Verwaltungsbeschäftigte auf die Gulasch-Programmiernacht gefahren sind und auf den Chaos Communication Kongress und erstens mal total geflasht waren von dem, was da ist. Das soll jetzt auch kein Tourismus sein, sondern eher so ein Menschen, die mit Digitalisierung sich beschäftigen, dass die eintauchen in diese Welt und aus erster Hand mal mitbekommen, wie geht sowas auch anders. Also nicht das eigene Verwaltungslabor zu bauen und wieder in der eigenen Suppe zu schwimmen und dann eine Hürde zu haben, dass das Wissen zu ihnen reinkommt, sondern selber die Räume aufsuchen, wo sowas schon stattfindet. Ja, es sind ja auch ganz viele Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung in diesen Communities auch unterwegs, also auch privat. Also. Aber das ist punktuell, finde ich. Also ich würde behaupten, die sind an 4 Händen, sagen wir mal, aufzuzählen. Ja, vielleicht ist es meine Bubble. Also ich habe da. Ja gut. Ja. Also wir kennen die auch alle, ne? Ja. Aber wir können die alle namentlich aufzählen. Das stimmt. Ja, was nimmst du noch mit oder was ist dir noch aufgefallen? Also für mich ist auch ein bisschen interessant, jetzt zu sehen, dass jetzt mehr die öffentliche Hand selber solche Veranstaltungen macht. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen so eine Frage, woran liegt es? Also quasi, wo ist die initiale Begeisterung der Ehrenamtsszene hingegangen? Also sind die jetzt irgendwie durch? Spielt die Covid-Nachfolgen, spielen die eine Rolle, wo man halt nicht mehr so viel gemacht hat? Und vor allem, ist das auch langfristig was wir haben wollen? Also das ist eine Frage, auf die ich noch keine Antwort habe. Aber die ich finde, lohnt sich zu stellen. Es wird ja immer mehr diskutiert über das Thema digitales Ehrenamt. Ja. Vielleicht spielt das mit rein. Vielleicht ist genau diese Diskussion genau dadurch angestoßen worden, dass so viele jetzt hier sowas hier. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch eine Frage von Wertschätzung. Und Wertschätzung kann ja verschiedene Formen haben. Also die einfachste ist, Geld drauf zu werfen. Aber das ist ja auch nur so ein Ausweg. Das andere ist aber halt dieses Na, wie soll man sagen, also das ernst nehmen. Wir haben da halt immer noch eine Diskrepanz zwischen Ehrenamt, das dann abgetan wird als sowas, ja, das sind ja nur Menschen, die es in der Freizeit machen. Das ist ja so ein Hobby, so wie Modellfliegen oder Garanien züchten oder sowas. Aber dass es auch einen Wert haben kann, der ja für sich selber stehen kann, ohne dass da eine Firma dahinter ist, die natürlich ein ganz anderes Standing hat in der Welt, in der wir leben, das mal aufzudröseln, aufzuschlüsseln und mal zu schauen, wie verhält man sich dazu, das fände ich ganz interessant. Okay, ich denke, wir sind schon alle am Abbauen. Ja, wir müssen noch gucken, ob wir noch, ich glaube, die Pizza ist schon abtransportiert, wir können keine mehr aber kalt ist auf jeden vergesellschaften. Fall. Genau. Ja. Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Möglichkeit. Wir hören und sehen uns. Genau. Und viel Spaß noch. Bis dann. Danke, tschüss. Ciao. Fürs Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion vom Podcast-Funkhaus.